Kann die Kirche in dem irren, was sie uns zu glauben vorstellt? Natürlich, sagen die Traditionalisten, die Falschen. Nein, sagt der Katechismus, der Heilige Pius X. Und die ganze Tradition der Kirche. In dem, was die Kirche uns zu glauben vorstellt, kann sie nicht irren, weil ihr nach der Verheißung Jesu Christi der Heilige Geist immerfort beisteht. Ja. Er sagt hier die Kirche, er sagt nicht der Papst alleine, das sagt er später auch noch, es kommt zweimal das Ganze wegen der Dogmatisierung von 1870, aber jetzt geht es einmal um die Kirche als solche. Das ist auch anzeigt ganz klar für die Biosbrüder etwa, die sind am Heiligen Pius dem 10. benennen, aber nicht einmal da so genau hinschauen. Es zeigt ja klar an, dass es verschiedene Arten gibt von Unfehlbarkeit, mit der Christus seine Kirche ausgestattet hat, was ja implizit auch wenigstens das erste Vatikanum sagt. Die Unfehlbarkeit, mit der Christus seine Kirche ausgestattet hat, die kann auch der Papst alleine, wenn er ex cathedra spricht, ausüben. An sich nicht schwierig zu verstehen, aber immer da drin Gehirn gewaschen worden ist, da versteht man es halt nicht. Die Kirche kann in allem, was sie uns zu glauben vorstellt, da gehört sehr vieles dazu, auch das, was zum Glaubensleben dazugehört, allgemeine Gesetze und so weiter, in allem, was direkt das Seelenheil ihrer Kinder betrifft, nicht irren, sich nicht irren. Oder sie nicht in uns nicht in die Irre führen, weil ihr nach der Verheißung Jesu Christi, der Heilige Geist, immerfort beisteht und seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und schwupps, weg ist er. Ja. Das hat ja keinen Sinn. Wenn Christus sagt bei seiner Himmelfahrt, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Welt und dann im nächsten Augenblick sich ihrem Anblick entzieht, hat er nur dann einen Sinn, wenn wir es ernst nehmen, was danach kommt. Christus hat die Apostel aufgefordert, nicht aus Jerusalem wegzugehen, bis sie den verheißenen Beistand, den Heiligen Geist, den Parakleten empfangen hätten. Ja. Denn durch ihn wirkt seine Mission fort und er ist immer bei seiner Kirche, wie er es vorausgesagt hat.